أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Ja, als erstes möchte ich kurz auf eine Sache eingehen, die mir wieder zu Ohren gekommen ist. Und zwar, ich weiß nicht, wer es war. Ich weiß nur, dass es einer war, dass einer zu einem Bruder, der hier mal war und hier an den Sitzungen teilgenommen hat und bei der marokkanischen Moschee auch am Unterricht teilnimmt, dass man ihm gesagt hat, wenn er dahin geht, dann braucht er nicht mehr zu Hikma kommen zum Unterricht. Wenn einer der hier derjenige hier drunter ist, dann möchte ich ihn bitten, mir im Kleinen unter vier Augen nach dem Vortrag mit mir darüber zu sprechen. Ich möchte ganz allgemein jetzt erstmal darauf eingehen. Niemand wird hier die Tür zugemacht. Der kann hingehen, wo er will. Trotzdem ist diese Tür hier erstmal niemals zu. Es sei denn, er kommt hier hin, um Fitne zu stiften. Er kommt hier hin, weil er meint, dass er hier bei uns zu uns Dawa machen kann und hier bei Hikma Sachen verbreiten kann, die nicht im Einklang mit Koran und Sunna und dem Verständnis des Salafus Salih sind. Wenn er aber einfach nur durcheinander ist und zu den anderen Leuten geht, weil er meint, es ist gut, dass ich mir selber eine Meinung reinhole und einfach nur wissen möchte, wieso kann ich nicht dahin gehen und auch hierhin gehen, dann muss man mit dieser Person sprechen und ihm das klar machen. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was das Problem von uns ist, von Hikma ist, wenn wir jetzt als eine Jamaa sprechen, warum die Leute sagen, geht nicht zu Hikma. Das Problem ist ohne Zweifel, dass wir ganz klar und deutlich sagen, dass wir den Weg, den wir gehen, dass das der einzig richtige Weg, nicht dass wir die einzig richtigen sind. Da muss man jetzt schön differenzieren, sondern dass der Weg, auf dem wir uns befinden, der einzig richtige ist. Und das ist kein anderer als der Weg von Koran und Sunna mit dem Verständnis des Salafus Salih. Das habe ich in den anderen Vorträgen auch ganz klar gemacht und die Beweise sind ganz klar, dass einzig diese Art und Weise des Verständnisses von Islam der einzig richtige Weg ist. Und das ist unser Weg. Und das ist unser Bestreben, auf diesem Weg zu sein. Und wenn irgendetwas hier gesagt oder gemacht wird, was im Widerspruch dazu ist, dann kann man gerne auf uns zurückkommen und sagen, dass eure Ansicht oder das, was ihr gesagt oder getan habt, ist in dieser Sache falsch, weil قال الله قال رسول الله قال الصحابة. Aber nicht aus Emotionen und ich meine das so und ich denke, das ist besser so und so weiter. Unser Problem für diese Leute ist dieses Problem, dass wir auch ganz klar und deutlich zum Tauhid aufrufen. Und zwar in allen drei Kategorien. Wenn wir sagen, dass es nicht erlaubt ist, zu jemand anderen Ibadah zu machen, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann fühlen sich die Sufis vor den Kopf gestoßen. Ist doch ganz klar. Wenn wir sagen, ihr dürft nicht eurem Sheikh Eigenschaften geben, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Ihr dürft zu keinem anderen Dua machen, außer nur zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann fühlen sich die Sufis natürlich dadurch angesprochen und sagen, das, was der sagt, ist falsch und das ist ein Wahhabi, der sowas sagt. Wobei wir ganz klare Beweise haben von Koran und Sunna, dass es nicht erlaubt ist, Ibadah irgendeinem anderen zu widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn mit der Rububiyya, mit der Herrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, da haben ja noch nicht mal die Christen ein Problem, dass die Erschaffung, die Erde und derjenige, der es aufrechterhält, nur Allah subhanahu wa ta'ala ist. Sie nennen ihn nur den allmächtigen Gott. Da ist der einzige Unterschied. Und der größte Punkt, wo die Leute ein Problem mit haben, ist, dass wir ganz klar sagen, im Bereich von Tawhid al-Asma wa Sifat, im Bereich von die Einzigartigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Namen und seinen Eigenschaften. Wenn wir sagen, dass wir Allahs Namen und Eigenschaften so verstehen, wie wir ihn im Koran finden und wie wir ihn in der Sunna finden, wie sie die Salaf, die Sahaba verstanden haben, ohne dass wir sagen, dass die Eigenschaften von Allah, dass wir sie negieren. Wir negieren sie nicht. Wir vergleichen sie nicht mit der Schöpfung. Wir interpretieren sie nicht um. Und wir machen, was gibt es noch? Verneinen, vergleichen, wir interpretieren sie nicht, das Wie. Dass wir nicht nach dem Wie fragen. Dass wir nicht fragen nach den Takif, also dass wir nicht sagen, wie hat sich Allah über den Thron erhoben und so weiter. Damit haben die meisten Sekten ein Problem, von früher und von heute. Und weil wir ganz klar dazu Stellung nehmen, sagen sie, das geht nicht. Dort muss man nicht so ganz deutlich sprechen und sagen, das ist die einzig richtige Ansicht, alle anderen sind falsch. Damit haben die ein Problem. Und deswegen sagen sie, jetzt speziell hier, weil es um uns geht, in Hamm, Hikma sind extrem. Mach bitte den Ball weg, Achi. Und dass wir auch ganz klar Al-Amri bil Maruf an Nahi Munkar machen. Das heißt, wenn wir einen Munkar sehen, wenn wir einen sehen, der Schirk macht, wenn wir einen sehen, der Bidda macht, wenn wir einen sehen, der Kufr macht, wenn wir einen sehen, der Masya macht, dann gehen wir zu dem hin und sagen, Achi, Takillah. Achi, das, was du machst, ist nicht richtig. Das, Allah SWT sagt so, Prophet Muhammad sagt so, macht Fuß an Fuß, Schulter an Schulter. Bete, wie auch immer, je nachdem, irgendwas, was im Widerspruch zu Allah, zu Allahs Gesetz und zu den Aussagen des Propheten Muhammad und dem Verständnis des Salafus Salih ist, machen wir den Mund auf und machen das. Und das ist unsere Pflicht, dass wir das machen, weil es sonst kein anderer macht. Natürlich mit Basira, mit Wissen und mit Hikma, mit Weisheit, ganz klar. Und sie haben ein Problem damit, dass wir auch Bara, die Abneigung, gegen bestimmte Muslime zeigen. Bara, die Abneigung. Sie sagen, nein, Bara, Abneigung darf man nur gegen den Kuffar haben. Die Abneigung darf nur dem Kuffar gegenüber gegeben werden. Nicht gegenüber den Muslimen, weil sie sagen, La ilaha illallah. Aber wie kann das sein, dass der Prophet Muhammad zu den Muslimen, zu einer Gruppe von Muslimen gesagt hat, Kilabun Nar, die sind die Hunde des Höllenfeuers, die Khawarij. Er hat gesagt, das sind die Hunde des Höllenfeuers. Und als die Khawarij in Erscheinung getreten sind, in der Zeit von Ali ibn Abi Talib, und er sie gegen sie gekämpft hat, haben die Leute, die mit Ali ibn Abi Talib waren, gesagt, sind sie Kuffar? Da hat er gesagt, nein, sie sind keine Kafir. Sind sie Munafik? Sie flüchten vor dem Nifak, sie flüchten vor der Heuchelei. Sie haben nur, das Einzige, was uns mit ihnen unterscheidet, ist, dass wir einen Unterschied haben. Und dieser Unterschied ist so stark, dass sie gegen uns den Tekfir ausgesprochen haben, gesagt haben, dass wir Kuffar sind und dass sie gegen uns rebellieren. Das ist das Problem gewesen. Und das war der Bara. Die haben gekämpft gegen diese Leute. Die haben sie getötet auf dem Schlachtfeld. Wenn das kein Bara ist, dann weiß ich nicht, was Bara ist. Abneigung. Wie gesagt, ist irgendein Punkt bei uns im Widerspruch zu Koran und Sunna und dem Verständnis des Salafus Salih, dann kommt hierher und zeigt uns das. Weil قُلْ هَاتُوا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Al-Baqarah, Ayah 111, sag, bringt euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Das ist ein Beweis von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn ihr etwas sagt, genauso wie wenn wir etwas sagen, dann müssen wir unseren Beweis dafür bringen. Jetzt werden wieder einige kommen und sagen, diese Ayah wurde nicht für die Muslime herabgesandt, sondern für die Mushrikun, für die Kuffar. Aber nichtsdestotrotz kann man auch Ayah, die eigentlich für die Mushrikun und für die Kuffar herabgesandt worden sind, auch für die Muslime anwenden, im Allgemeinen. Weil spezifisch ist es was anderes. Und deswegen, wenn es einen Punkt gibt, den man bei uns findet, der im Widerspruch zu Koran und Sunna und dem Verständnis des Salafus Salih ist, dann kann ich nur sagen, was Allah SWT sagt, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bringt her euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Ansonsten seid ihr nicht wahrhaftig, ganz einfach. Ansonsten seid ihr nur Laberköpfe, die im Maul ihr so weit aufreißen, dass sie selber nicht mehr wissen, was sie da gesagt haben. Das ist das Gleiche, als wenn einer sagt, Ati Allah wa Ati Rasul, folgt den Gesandten und folgt Allah, so ist aber nicht für uns gerecht, ist für die Mushrikun. Mhm. Wäre das Gleiche jetzt. Was wollen diese Leute? Wenn die Leute gegen uns sprechen, gegen Hikma und auch persönlich werden, auch gegen uns, was wollen die? Ist ganz klar, was wir wollen. Die wollen, dass wir leise sind, dass wir ruhig sind. Die wollen, dass wir hier nur Koran lesen und lernen, was wir auch machen, jeden Mittwoch mit Mustafa. Ja? Aber das war's. Nicht gegen andere sprechen. Alle sind Brüder. Alle sagen La ilaha illallah. Egal, ob der neben dir die Sahaba beschimpft und Aisha als Hure bezeichnet. Weil das machen die Rafida, ohne Zweifel. Egal, ob einer zum Grab geht und dort Schirk macht, öffentlich, offenkundig. Ist egal, die sagen alle La ilaha illallah. Sag nichts dazu. Das ist unser Problem. Das spaltet. Das ist das, was sie uns vorwerfen. Und die wollen nur, die wollen, dass wir uns ruhig verhalten, dass wir nichts mehr sagen. Und dazu kann ich nur Was ich schon im anderen Vortrag schon gesagt habe, dazu fällt mir wieder nur die Aussage ein, von Ibn Tahir al-Maqdisi al-Hafiz, der sagte, ich hörte dem Imam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Ansari sagen, während er in Harar war, das Schwert wurde mir 5-mal am Nacken gehalten und jedes Mal sagten sie zu mir, verlasse dein Mashab. Jedes Mal sagten sie nicht zu mir, verlasse dein Mashab, dein Weg. Doch wurde mir gesagt, schweige gegenüber diejenigen, die sich im Widerspruch zu dir befinden. So sage ich, ich werde nicht schweigen. Zu finden in Al-Dab-ul-Sharia. Das ist doch Al-Amru bil-Maruf an Nehra Munkar. Wie können wir das, was wir gelernt haben, von Koran und von Sunnah, wo Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar sagt, dass man keine Ibadah jemand anderen widmen soll, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und wir sehen einen, der das macht. Wie können wir dann schweigen? Wo ist dann der Al-Amru bil-Maruf wal-Nahi al-Munkar? Wo ist das dann? Dann ist das gar nicht mehr gegeben. Und wenn wir das nicht machen, dann fällt die Strafe auf uns alle, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Das Einzige, was wir wollen, ist eine Einheit. Und zwar eine Einheit um jeden Preis. Das ist das, was wir wollen. Eine Einheit um jeden Preis. Wir haben La ilaha illallah, das reicht uns. Das ist das, was wir brauchen, damit wir uns mit allen Muslimen vereinen können. Wie gesagt, sogar mit denen, die Sachen machen, die sehr, sehr haarsträubend sind. Wir wollen auch eine Einheit. Wir sind nicht gegen Einheit. Wir sind keine, die Spaltung lieben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt keine Spaltung. Wir lieben die Einheit. Aber eine Einheit auf ein gesundes Fundament. Und was ist dieses gesunde Fundament? Dieses gesunde Fundament ist nichts anderes als Koran und Sunnah mit dem Verständnis des Salafus Salih. Und wenn einer was anderes sagt, dass ein Fundament etwas anderes ist, dass er sagt zum Beispiel, nein, das ist nicht richtig, dann soll er doch bitte herkommen. Bring doch her deinen Beweis, wenn du wahrhaftig bist. Sollen wir uns zu denen einreihen, die nur darauf aus sind, den Koran auswendig zu lernen, aber nicht danach handeln? Also ist das, sollen wir uns in diese gleiche Reihe mit reinmachen? Wie viele Moscheen, wie viele Vereine gibt es, wo die Kinder hingeschickt werden, Koran auswendig zu lernen, was eine sehr, sehr, also sehr wichtige und auch, wie heißt das, eine hohe Stellung hat auch im Islam, ohne Zweifel. Aber was habe ich von einem Kind, der den Koran auswendig kann und nicht danach handelt und bei seinem Haushalt, in seiner Familie, keine Rückendeckung kriegt, dass er danach handelt, was er dort gelernt hat? Was habe ich davon, wenn mein Sohn oder meine Tochter 1000 Hadithe auswendig weiß, aber nicht danach handelt? Was habe ich dann davon? Das ist doch nicht der Sinn und Zweck der Offenbarung von Allah, oder doch? Und wir reihen uns nicht in diesen Leuten ein. Wir sind lieber darauf aus, dass wir ein Eier auswendig lernen und danach handeln. So wie es die Sahaba gemacht haben. Die haben erst 10 Eier auswendig gelernt und danach haben sie gehandelt und danach haben sie weiter auswendig gelernt. Vorher haben sie nicht weiter auswendig gelernt. Und haben Koranwettbewerbe gemacht. Ja, dann kommen einige auch auf die Idee, ja, die sich vielleicht selber noch, auch noch den Weg der Salaf zuschreiben und sagen, warum redest du? Du darfst nicht reden. Wenn man fragt, ja warum denn? Warum darf ich denn nicht reden? Dann kommen immer die gleichen Antworten. Kannst du Arabisch? Kannst du den Koran auswendig? Bist du Hafiz? Kannst du Tajwid? Hast du studiert? Das sind immer die gleichen Fragen. Wenn ich diese Fragen dann höre, wenn ich dieses Maßstab höre, ab wann man seinen Mund aufmachen kann, um zu reden über den Islam, dann fällt mir nur der Hadith ein von Abu Huraira, der die Vorratskammer bewacht hat, als ein Mann kam und von der Vorratskammer geklaut hat. Er hat ihn geschnappt, hat gesagt, ich werde dich zu den Propheten bringen, sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, nein, lass mich gehen. Um das kurz zu machen, das zweite Mal ist er gekommen, das dritte Mal ist er gekommen. Jedes Mal hat er sich bei den Propheten auch beschwert. Und er hat ihnen gesagt, er wird nächstes Mal wiederkommen. Er wird nächstes Mal wiederkommen, er wird nächstes Mal wiederkommen. Beim dritten Mal hat er dann gesagt, diesmal werde ich dich zu den Propheten bringen und ich werde dich nicht gehen lassen. Und er hat gesagt, ich werde dir etwas beibringen, dass wenn du das rezitierst vor dem Schlafengehen, dann wird Shaitan nicht die Möglichkeit haben, bis zum Morgen dich in deine Nähe zu kommen und dich zu beeinflussen. Und er hat ihn Ayatul Kursi beigebracht, die wir inshallah alle kennen. Wenn nicht, dann sollte man sich schnell bemühen, diese noble Ayat auswendig zu lernen. Was hat Abu Huraira gemacht? Hat er sofort danach gehandelt? Oder hat er sich das erstmal bestätigen lassen? Er hat sich das bestätigen lassen von dem besten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er ihn das bestätigt hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, derjenige, der dir das gesagt hat, ist der größte Lügner, aber diesmal hat er die Wahrheit gesagt und es war Shaitan. So, wenn ich also, was zeigt uns dieser Hadith? Dieser Hadith zeigt uns ganz klar, dass wenn einer zu uns kommt, der die Wahrheit spricht, der etwas sagt, was im Einklang mit Kitab und Sunna und dem Fahm des Salafus Salih ist, dann kann ich nicht sagen, Achi, du kannst kein Arabisch. Du kannst den Koran nicht auswendig. Oder was auch ich immer. Das sind keine Argumente. Das Einzige, was zählt, ist das, was du sagst, ist im Einklang mit den Fundamenten des Islam oder nicht. Das ist das Maßstab. Sonst nichts. Und außerdem, die Leute, die das sagen, die Leute, die sagen, du kannst nicht reden, du darfst keinen Vortrag machen, du darfst nicht über Islam reden, dann möchte ich mal gerne wissen, wenn ein Kafir zu dieser Person kommt und sagt, kannst du mir etwas über den Islam sagen, wird er dann sagen, ich kann dir nichts über den Islam sagen, ich kann kein Arabisch, ich habe noch nicht den Koran auswendig gelernt, ich habe auch noch bei keinem Gelehrten studiert, tut mir leid, komm in 10 Jahren wieder. Der wird das nicht sagen. Er wird seinen Mund aufmachen und er wird das sagen, was er vom Islam weiß, ohne Zweifel. Oder auch wenn ein Muslim zu ihm kommt und wird sagen, Achi, ist das wirklich so, dass man zu keinem anderen Ibadah machen darf, außer zu Allah und Ta'ala? Ach, weil ich weiß nicht, ob ich darüber sprechen darf. Weil, und dann kommen wieder diese ganzen Argumente. Der wird das sagen. Und ist auch richtig, dass er das sagt. Weil der Prophet Muhammad hat gesagt, bringt die Botschaft weiter, auch wenn es nur ein Ayah ist. Und er hat zu denen gesagt, die anwesend waren, als er Vorträge gehalten hat, hat er zu denen gesagt, lass denen, die anwesend sind, denen berichten, die abwesend sind. So wie ihr es von mir gehört habt. Und die Betonung liegt darauf, so wie ihr es von mir gehört habt. Also nicht irgendwelche erfundenen Stories wie in den Büchern, wie zum Beispiel Tabliri Jamaat, dieses Buch, was die haben, 80% Daif und erfundene Hadithe. Nicht sowas, sondern so wie ihr es von mir gehört habt. So, und wenn ich hier nichts anderes mache, außer dass ich sage, qala Allah, qala Rasulullah, qala Sahaba, qala Ulama, wie kann man dann sagen, Achi, du darfst nicht reden. Wo soll dann die Dawa hingehen? Wer soll denn dann, ich bin bereit, diesen Platz zu räumen, wenn einer da ist, der das machen kann, der es machen will. Ich bin bereit. Aber solange es keinen Ersatz bzw. keine Alternative gibt, warum soll ich dann diese Dawa nicht voranbringen? Das ist eine gute Sache und das ist auch eine Art von Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahi anil Munkar. Ja, ist auch Pflicht, natürlich. Und dazu fällt mir noch die Aussage ein von Muhammad ibn Abdul Wahhab, als der Prophet zu den Leuten der Schrift ging, um sie davor zu warnen, neben Allah andere Dinge beizugesellen und von ihnen verlangte, dass sie zustimmten, dass dies im Widerspruch zu der göttlichen Einheit Gottes steht. Haben sie sich nicht dagegen gewehrt, als er damit angefangen hat. Sie begannen ihren Weg zu bessern und sich gegenseitig zu ermutigen, seinen Ruf zu akzeptieren. Bis dato war alles in Ordnung mit den Kuffar. Doch als ihre Religion und die Dummheit ihrer Gelehrten angeprangert wurde, wandten sie sich ab und erklärten ihm und seine Gefährten die Feindschaft, indem sie sich beklagten, er hinterfragt unsere Intelligenz, verleugnet unsere Religion und beleidigt unseren Glauben. Natürlich ist es bekannt, dass der Gesandte niemals Isa oder seine Mutter, die Engel oder die frommen Toten beleidigt hat. Doch als er ihnen erklärte, dass diese ihnen weder helfen noch schaden können, erklärten sie dies für eine Beleidigung. Und genau das Gleiche ist hier. Wenn wir nur sagen würden, Allah ist einer, Koran ist wahr, Sunna ist wahr, ohne in diese Materie tiefer reinzugehen, hätten wir bis heute keine Probleme. Nicht ein einziges Problem hätten wir. Wahrscheinlich würden hier 10-mal so viele sitzen, wenn wir so reden würden. Aber es geht nicht darum, dass wir hier Leute haben wollen, beziehungsweise wir wollen Leute hier haben, aber dass es uns nicht primär darum geht, dass die Hütte hier voll ist. Darum geht es uns nicht. Sondern uns geht es primär darum, dass wir die Wahrheit sprechen, ohne dass wir darauf Acht geben, ob es demjenigen, der hier sitzt, ob es ihm passt oder ob es ihm nicht passt. Denn der Islam muss sich nicht dir anpassen. Du musst dich den Islam anpassen. Der Islam ist nicht gekommen, um sich irgendeinen Menschen anzupassen. Wenn irgendetwas vom Islam mit euch im Widerspruch ist, dann müsst ihr daran arbeiten, dass ihr mit dem Islam im Einklang seid. Und wenn irgendetwas da ist, wo man weiß, das ist ein Bestandteil vom Islam, dann kann ich nicht weiter das machen, wo ich weiß, das ist im Widerspruch mit dem Islam und versuche Entschuldigungen herauszusprechen. Ja? Nur um mal ein paar Beispiele zu geben. Welcher Muslim weiß nicht, dass er 5-mal am Tag beten muss? Welcher Muslim weiß das denn nicht? Wir müssen 5-mal am Tag beten. Und zwar nicht nur, wenn wir gerade mal Zeit haben, wenn wir nichts Besseres zu tun haben, sondern auch, wenn wir schön am Schlafen sind, in unserem Bett und um 4 Uhr geht der Wecker. dann müssen wir aufstehen und das Gebet verrichten. Auch wenn wir gerade nur eine Stunde geschlafen haben. Oder wenn wir auf der Arbeit oder in der Schule oder in der Universität sind, dann müssen wir unsere Gebete verrichten. Ob es diesen Arbeitgeber XY passt oder nicht, das ist jetzt irrelevant. Es geht darum, dass wir dazu verpflichtet sind, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Denn das ist der Sinn unserer Erschaffung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Und einer, der da schon anfängt zu wackeln, der hat Tauhid nicht richtig verstanden. Ich sage nicht, dass er ein Muschlik ist, aber der hat Tauhid nicht richtig verstanden, indem er nicht verstanden hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razak ist, dass er derjenige ist, der uns diesen Rizq gibt. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte, vielleicht weißt du, wo die Quelle ist. Und zwar war ein Mann von den Sahaba und der hat sein Kamel vor der Moschee und wollte das Gebet verrichten. Vor der Moschee saß ein Jugendlicher und der sollte auf dieses Kamel aufpassen. Er hat das Kamel genommen und hat es verkauft oder, ich weiß nicht, kennst du diese Geschichte? Hat er verkauft, glaube ich, ne? Der so ein Junge. Der Junge hat das Kamel verkauft, ne? Ein Dinar, ne? Genau. Und als er wieder rauskam, hat er gesehen, dass das Kamel weg war. Und Omar hatte aber die Nähe, diesem Jungen genau das Geld zu geben als Belohnung, dass er auf das Kamel aufgepasst hat, als für das, was er es verkauft hat. So, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat schon für ihn, sein Rizq war schon fest. Bloß die Wege, die waren offen. Einmal auf der Halal-Basis und einmal auf der Haram-Basis. Aber das Geld, was wir bekommen und die Kleidung, das Essen und das Trinken, was alles, was uns zukommt, das wurde schon am 120. Tag im Bauch eurer Mutter niedergeschrieben. Man kann aber noch, an diesem Rizq kann man noch etwas ändern, aber durch... Da geht es ein bisschen tief in die Materie rein, aber worum es jetzt allgemein geht, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala euren Rizq schon festgeschrieben hat. Und dass wir nur dazu verpflichtet sind, diesen Rizq auf eine Halal-Basis zu bekommen. Und diese Halal-Basis können wir nur kriegen, indem wir Allahs Gesetze einhalten. Indem wir, wenn wir zum Beispiel Schule oder Arbeit oder Studium machen, dass wir auch dort die Gesetze Allahs einhalten. Auch zum Beispiel das Freitagsgebet. Arbeit, Schule, Studium ist kein Grund, nicht das Freitagsgebet zu verrichten. Ist kein Grund. Und wer eine andere Meinung hat, kann das gerne bringen. Also ich hatte, das war eigentlich nur die Einleitung, die ich jetzt machen wollte. Ich möchte, wenn ihr dazu bereit seid, möchte ich gerne meinen eigentlichen Vortrag nach Salatul Maghrib machen. Es sei denn, dass ihr sagt, nee, ich habe da jetzt irgendwie gar keinen Bock mehr drauf. Nach dem Gebeten? Ja, nein. Inshallah. Ich habe gesagt, nach dem Gebet. Nach dem Gebet. Aber wir beten zuerst. Ja. Inshallah. Ja, weil Gebetszeit. Nein, er hat gesagt, ob man dann überhaupt Lust hat. Aber ach so, ja. Ja, müsst ihr die Brüder fragen. Ja, Inshallah. Wie sieht's aus? Ja? Bis abends 1 Uhr, 2 Uhr gehen. Ja, Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.